Dienstag 19:30 Uhr, das Weite Land. Mittwoch 19 Uhr, die Dreigroschenoper. Donnerstag 19:30 Uhr, Beatles Tanzabend. Freitag 19:30 Uhr, der Ring der Nibelungen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf der Mobilbox. Hallo Elise, hier ist Clara. Du, wir wollten doch im Sommer eine Woche an die Ostsee fahren. Ich lese gerade im Internet, dass es im Juli ein tolles Angebot auf Usedom gibt. Wir müssten nur wählen, ob wir ein Apartment, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus buchen wollen. Persönlich fände ich Letzteres am besten, denn wir wollen doch unsere Hunde mitnehmen. Übrigens liegen alle Unterkünfte nur etwa 300 Meter vom Strand entfernt. Wir könnten natürlich auch campen. Am besten, ich schick dir den Link. Schau ihn dir mal an und melde dich dann. Tschüss, bis bald. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Elise, hier ist Clara. Du, wir wollten doch im Sommer eine Woche an die Ostsee fahren. Ich lese gerade im Internet, dass es im Juli ein tolles Angebot auf Usedom gibt. Wir müssten nur wählen, ob wir ein Apartment, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus buchen wollen. Persönlich fände ich Letzteres am besten, denn wir wollen doch unsere Hunde mitnehmen. Übrigens liegen alle Unterkünfte nur etwa 300 Meter vom Strand entfernt. Wir könnten natürlich auch campen. Am besten, ich schick dir den Link. Schau ihn dir mal an und melde dich dann. Tschüss, bis bald. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Hören Sie nun nach dem Biowetter noch den Bericht über das Bergwetter für Freitag, 17.02. Entlang der nördlichen Alpenseite zunächst überwiegend dichte Bewölkung mit eingeschränkter Sicht und starker Nebelbildung auf den Bergen. Leichter Schneefall ist in der Arlbergregion und von den Kitzbüheler Alpen bis in die Schneebergregion zu erwarten. In 2000 Meter Höhe um minus 5 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Ab Samstagmittag lösen sich Restwolken am östlichen Alpennordhang und Hochnebel zunehmend auf, sodass ab Sonntag mit Sonnenschein gerechnet werden kann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hören Sie nun nach dem Biowetter noch den Bericht über das Bergwetter für Freitag, 17.02. Entlang der nördlichen Alpenseite zunächst überwiegend dichte Bewölkung mit eingeschränkter Sicht und starker Nebelbildung auf den Bergen. Leichter Schneefall ist in der Arlbergregion und von den Kitzbüheler Alpen bis in die Schneebergregion zu erwarten. In 2000 Meter Höhe um minus 5 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Ab Samstagmittag lösen sich Restwolken am östlichen Alpennordhang und Hochnebel zunehmend auf, sodass ab Sonntag mit Sonnenschein gerechnet werden kann. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Sendung im Radio. Meine Damen und Herren, es folgt unser täglicher Mondkalender. Heute, Freitag, 24. Februar, steht der Mond im Schützen und im Steinbock. Die besten Stunden heute? 14.45 Uhr bis 16.45 Uhr. Besonders in diesen Stunden gelingt es Ihnen, andere mit Ihrer guten Laune anzustecken. Gesundheit. Sie sollten Ihre Gelenke schonen. Übertreiben Sie nicht bei sportlichen Aktivitäten. Garten. Im beheizten Treibhaus kann man nun schon die ersten Radieschen pflanzen. Beruf. Erledigen Sie den Behördengang, den Sie schon so lange vor sich herschieben. Er dürfte Ihnen heute keine besondere Mühe bereiten. Freizeit.